ja verschämt sein Ess, wo ein Viertel Bier, mein 14 Zehner, Edris Gold, Lira hier. Ein großer Schluck mit die freien Topfen und Malz. Prost aufs Leben, Gott erhalt. Ich ja verschämt sein Ess, wo ein Viertel Bier, mein 14 Zehner, Edris Gold, Lira hier. Ein großer Schluck mit die freien Topfen und Malz. Prost aufs Leben, Gott erhalt. Ein Bier ist dann gut, wenn man auf eins gewollt. Das sie beim zweiten dabei erwischt, das dritte zu bestellen. Das ist bei 14 Zehner Schremser Bier. Das ist Tradition, das erkennt man hier. In Schrems im Waldfield ist die Privatbrauerei. Und nach Geschmack hat mich um wie eine Zauberei. Was? Für mich ist das wichtig. Ein Bier muss gut sein und süffig. Haben wir so eine Führung bei einer auch schon gehen. Die Verkostung war live und das war einfach schön. Ich komm heim von der Hocken vor ins Wirtshaus. Bei meinen Freunden und beim Drangeln fühl ich mich Wirtshaus. Wir reden und trinken, machen Bier laut. Zum Glück am Schremser mit der Lieferung und sieh da. Für mich ist 14-10er Lifestyle. Ich mach einen Schluck aus dem Schremser und denk, mach scheiß geil. Ich steh auf ein Schremser, das war ein Viertel Bier. Mein 14-10er, ich drin's Gold, lieber hier. Ein großer Schluck mit den freien Topfen und Malz. Prost aufs Leben, Gott erhalt. Ich steh auf ein Schremser, das war ein Viertel Bier. Mein 14-10er, ich drin's Gold, lieber hier. Ein großer Schluck mit den freien Topfen und Malz. Prost aufs Leben, Gott erhalt. Wenn ich mehr Premium trinkt, mein Freund ist Merzen. Freuen Radler und wir fangen an zu scherzen. Das Waldfühl ist für uns einfach ein schöner Fleck. Genießen die Natur, ja weiß ich's besser, es gibt. Weißt was ich mir denk, ich will das Hanfbier kosten, fahr zu Schremser. Und hol ihm aber Flaschen, ich danke gerne so viel. Den Waldviertler bauen, dass ich Pflanzen für mein Bier, die brauch erst noch. Seit über 600 Jahren, Brautradition, das Waldviertler Bier hat sich gelohnt. Meine Leute und ich, wir fahren auch auf das Zeug, machen uns in der guten Laune noch zusätzlicher Freude. Wir reden und trinken, machen das Bier laut. Zum Glück am Schremser mit der Lieferung, sieh da. Für mich ist 14-10er Lifestyle. Ich mach einen Schluck aus dem Schremser und denk, mach scheiß geil. Ich steh auf ein Schremser, das war ein Viertel Bier. Mein 14-10er, ich drin's Gold, lieber hier. Ein großer Schluck mit den freien Topfen und Malz. Prost aufs Leben, Gott erhalt. Ich steh auf ein Schremser, das war ein Viertel Bier. Mein 14-10er, ich drin's Gold, lieber hier. Ein großer Schluck mit den freien Topfen und Malz. Prost aufs Leben.